1. Nashtem wa Jahwe's anweisung gefolgt waren, Kurten wa imund zogen in die Wust in Richtung des Schilfmeers, wa waren bereits lange zitum das Gebirge sehr herumgezogen. 2. Die Sprach Jahwe zu mir, 3. Seid nun lange genig Diocese Gebirge herumgezogen, wendet uk jets nach Norden. 4. Gib dem Volk folgenden Befehl, werdet das Gebiet ihrer Brüder, der Nachkommen Esaus, die in Seer leben, durch queren und sie werden sich vor uk fürchten. Seid jedoch sehr vorsichtig. 5. Das Erkennen Krieg mit ihnen beginnt, den ich werd uk nicht einmal einen Fussbreit ihres Lands geben, da ich das Gebirge sehr Esau als Erbesitz zugewiesen habe. 6. Your Nahrungsmittel sollte ihnen für Geld abkaufen, essen zu können, und ebenso sollte das benötigt Wasser für Geld von ihnen erwerben, trinken zu können. 7. Jahwe, dein Gott, hat dich in all deinen Unternehmungen gesegnet und sich deinen Weg durch dies weiter Wust gekommen, denn wesig Jahr lang war Jahwe, dein Gott, mit dir, und es hat dir nichts gefällt. 8. Nachdem wir unser Bruder, die Nachkommen Esaus, die in Seer wohnen, verlassen hatten und den Weg durch die Wust von Elath und Isiengeber fortsetzten, zogen wir weiter in Richtung der Wust Moabs. 9. Die Sprach Jahwe zu mir, greif die Moabiter nichten und beginn keinen Krieg mit ihnen, denn ich werd dir nichts von ihrem Land als Besitz geben, da ich den Nachkommen Lots als Erbesitz zugewiesen habe. 10. Früher wohnten dort die Emitter, Eingrosses, Zahlreichs und Hochgewachsenes Volk, Arnlich den in Ackerton. 11. Sie werden ebenfalls als Refater betrachtet, wie die in Ackerton, und die Moabiter nannten Sie Emitter. 12. In Seer wohnten früher die Horiter, die Nachkommen Esaus vertrieben und vernichteten Sie und ließen sich in ihrer Stelle nieder, Arnlich wie Israel mit dem Land Werfer, das Jahwe ihnen als Erbesitz gab. 13. Brecht nun auf und überquert den Bark said. Daraufhin überquerten wir den Bark said. 14. Aktun 30 Jahr Vergingen von Kardeshbarnia bis zur Überquerung des Batches said, bis die gesamte Generation der Werfahrigen Männer im Lager ausgestorben war, wie Jahwe es ihnen geschworen hat. 15. Jahwe's Hand war gegen sie gerichtet, sie vollständig ausdem Lager zu vernichten. 16. Als alwerfahrigen Männer im Volk gestorben waren, 17. Die Sprach Jahwe zu mir, 18. Du bist nun debi, das Gebiet der Moabiter, namlich ar, zu durch queren. 19. Du wirst dich den Ammoniten nahen, greif sie nichten und beginn keinen Streit mit ihnen. Den ich werd dir nichts von ihrem Land als Besitz geben, da ich es den Nachkommen Lots als Erbesitz zugewiesen habe. 20. Diocese Land galt ebenfalls als Land der Refater, früher wohnten dort Refater, die von den Ammoniten Samtsamiter genannt werden. 21. Sie waren ein Grosses, Zahlreichs und Hochgewachsenes Volk, Arnlich den in Ackerton. Jahwe vernichtet sie jedoch vor den Ammoniten, so dass diese Land einnehmen und sich dort bis heute niederlassen konnten. 22. Dies Gesche Arnlich wie bei den Nachkommen Esaus, die in Seer wohnen, als die Horiter vor ihnen vernichtet, damit sie deren Land einnehmen und sich dort bis heute niederlassen konnten. 23. Auch die Weiter, die in Dorfern bis nach Gaza wohnten, werden von den Kaftoriten, die aus Kafta stammten, vernichtet, dies ließen sich dann an ihrer Stelle nieder. 24. Brecht nun auf und überquert den Fluss Arnon. See, ich übergib dir Sihon, den Amoritikenig von Heshbon und sein Land, beginn die Eroberung und für Krieg gegen ihn. 25. Von Hüten wird ich furcht und schrecken vor dir über Alvolke unter dem Himmel bringen, sobald sie von dir horen, werden sie vor dir sitten und beben. 26. Von der Wust Kedmart aus sand ich boten mit friedlichen Werten und Sihon, den König von Heshbon, und ließ ihm sagen, 27. Ich mochte den Land durch queren, werd aber ausschließlich auf der Straße bleiben und weder nach rechts noch nach links abweichen. 28. Nahrungsmittel und Wasser sollst du uns für Geld verkaufen, damit wir. Essen und trinken können, ich bitte le diglich die Erlaubnis, zu fast durch zu sie hen. 29. Dies haben uns auch die Nachkommen Esors in Seer und die Moabiter in our gestatet, bis wir den Jordan überqueren und in das Land gelangen können, das Jahweh, unser Gott, uns geben will. 30. Sihon, der König von Heshbon, weigert sich jedoch, uns den Dirch sag zu erlauben. Jahweh, dein Gott, hat seinen Geist verhartet und sein Haus darsinnig gemacht, in deiner Macht zu übergeben, wie es hüt geschehen ist. 31. Da sprach Jahweh zu mir, ich habe dir Sihon und sein Land bereit zu begeben, begin nun mit der Eroberung, sein Land in Besitz zu nehmen. 32. Als Sihon mit seinem gesamten Heer gegen uns Orzog, uns bei Jahaz zu bekämpfen. 33. Übergab Jahweh, unser Gott, in uns, so dass wir in, sein Son und sein Gesamtes Heer besiegten. 34. Damals eroberten wir auch Elsein Stadti und Volstrekten in Jedestad den Bannen Mannen, Frauen und Kindern, wir ließen niemen den entkommen. 35. Lediglich das V und die Blut aus den eroberten Stadten behielten wir für uns. 36. Von Arurum ufer des Arnon Flusses, von der Stadtim Tal bis nach Gilead, gab es kein befestigt Stad, die uns zu schwierig gewesen wäre, Jahweh, unser Gott, übergab uns als. 37. Ne das Land der Ammoniter ist du nicht angetastet, namlich als entlang des Flusses Jabbok, die Stadt im Gebirge und als, was Jahweh, unser Gott, verboten hat.